Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr hier bei uns seid, bei 1 Live. Wir sind die ersten 8 Minuten unter uns, dann kommt das Fernsehen dazu. Da läuft noch Marlene Dietrich im Moment. Die darf erst noch fertig spielen und dann schalten die Kollegen vom Fernsehen drauf. Ja, wie immer, Freitag, offene Runde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Nummer für euch oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf euch, eure Anrufe, eure Themen. Erika, 50 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Erika. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich mich zurzeit als ein riesengroßes Fragezeichen-Konglomerat fühle. Ich meine, ich sehe, wo ich in jede Richtung, wo ich blicke, nur Fragezeichen. Ich stehe total an, wie in einer Pattsituation. Ich denke, kann nicht zurück, kann nicht nach vorne. Was ist denn geschehen, dass du in so einer Sackgasse bist? Es fällt mir einfach das Ziel und die Perspektive, was geschehen ist. Ich kann gar nicht sagen, was so speziell geschehen ist. Ich lebe in einer Beziehung seit 1,5 Jahren ungefähr, 3/4 Jahren. Ja. Und das ist eben das Erste, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt in dieser Beziehung verbleiben soll. Mhm. Ich bin für diesen Mann von Österreich nach Deutschland gezogen. Ja. War wirklich sehr, sehr verliebt. Ich auch eher. Ich, ja. Bist du jetzt nicht mehr so verliebt? Ich weiß nicht so sehr, was meine Offensichtlich nicht, sonst wärst du nicht in so einer Bredouille. Wenn man richtig verliebt ist, dann ist man glücklich, bei dem Partner zu sein. Ja, genau. Also ich bin es nicht durchgehend. Ich bin, es gibt Situationen natürlich immer noch, wo ich... Was macht dich denn skeptisch in dieser Beziehung oder skeptisch an ihm? Skeptisch macht mich vor allem zuerst unsere Sexualität, die für mich nicht schön ist. Also... Wie soll ich sagen, die für mich nicht so ist, dass ich mich darauf freue oder dass ich das gerne mit ihm teilen möchte. Was stört dich denn an dieser Sexualität? Dass sie sehr, sehr, jetzt wollte ich sagen, lustbetont, aber das ist jetzt eigentlich nicht das Negative, sondern dass sie... von seiner Seite aus egoistisch ist? Ja, genommen, nicht voyeuristisch. Es ist auch nichts Abnormales. Es ist ganz, also ein, ich fühle mich einfach nur, ich fühle mich genommen. Aber also ich meinte, dass es von seiner Seite aus sehr egoistisch ist, so meinte ich es gerade. Ja, es ist eine Art der Sexualität, wo es darum geht, dass halt, dass er zu seiner Befriedigung kommt. Ich verstehe. Und dich lässt er, deswegen. Nein, das würde er nicht unbedingt, ich kann mich so schwer da ausdrücken. Ich glaube, dass ich mich auch nicht so richtig mitteilen kann und ihm mit ihm sagen kann, was ich jetzt gerne möchte. Und zwar nicht, dass ich es nicht verbalisieren kann, dass ich mich nicht getraute, sondern dass ich, glaube ich, selbst gar nicht wirklich weiß, was ich jetzt will. Das ist immer das Erste und dann lässt und dann. Wie war denn das früher, wenn ich unterbrechen darf? War das früher anders? Das war bei ihm nicht anders. Nein, aber in anderen Beziehungen früher war das besser da? Da war das besser, da war es sehr viel leichter, dass ich auch Lust hatte. Und deswegen habe ich auch das allererste Mal, als wir zusammen Sex hatten und es nicht schön war für mich, ja, also nichts Bedeutsames war, nicht sofort jetzt mich mitgeteilt, weil ich gedacht habe, ich habe 2 Jahre vorher ohne Beziehung gelebt. Verstehe, du hast das erstmal verschwiegen. Ich bin im Wechsel und vielleicht verändert sich da die Sexualität, dass meine Lust, die ich in den Jahren davor hatte, sich verringert und das gar nichts mit dem Mann zu tun hat. Erika, ich würde gerne noch wissen, das ist jetzt ein großer Bereich, die Sexualität, dass du unzufrieden bist mit diesem Thema. Gibt es sonst noch etwas in deinem Leben, weil du am Anfang so Andeutungen machtest, mit dem du sehr unzufrieden bist? Ja, es sind natürlich mehrere, also in der Partnerschaft ist es auch noch, dass ich ein spiritueller Mensch bin und er das nicht ist, ja. Aber generell in meinem Leben ist es natürlich auch, dass ich keine Arbeit habe, also ich bin arbeitssuchend und dass ich schon merke, dass es ab und an Situationen gibt, wo ich mich dann sehr klein fühle. Verstehe. Also keine Arbeit, unzufrieden in der Beziehung, unzufrieden mit der Sexualität. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und du hast deine Heimat verlassen für den Mann und wohnst jetzt in Deutschland, kommst aus Österreich, wie du gerade sagtest. Ja, genau. Hast du denn überhaupt jetzt in deiner neuen Umgebung Freunde oder ein paar Menschen, mit denen du mal offen reden kannst? Ja, also das habe ich schon. Also ich habe kein Kommunikations- oder Kontaktproblem. Mhm. Wäre denn denkbar für euch, dass ihr, um das vielleicht etwas mehr zu verbaler zu klären, in eine Paartherapie gehen könntet oder würdet? Naja, ich habe es ihm vorgeschlagen, aber da hat er das verneint. Also ich glaube, das Problem liegt eigentlich wirklich bei mir. Ich glaube, dass ich so darauf ausgerichtet bin, das war ich sicher schon mein ganzes Leben, nur habe ich es da noch nicht so als problematisch erlebt, dass ich ausgerichtet bin, einfach dem anderen zu gefallen, dem anderen nicht Nein zu sagen, also einfach eine Schwierigkeit habe, Nein zu sagen. Ja. Und insofern in der Sexualität ist es dann natürlich. Verstehe. Das bedeutet, Nein es einfordern kann. Das bedeutet, dass du eigentlich so gravierend an dir etwas arbeiten müsstest und verändern müsstest. Wärst du dazu bereit? Ich bin natürlich bereit. Ich weiß dieses Nein-Sagen-Problem zum Beispiel schon sehr lange, aber ich krieg es nicht hin. Es ist so. In dieser Beziehung sogar so weit gewesen, als die Zuneigung noch sehr viel größer war, dass ich mir gesagt habe, ich krieg's nicht hin, ihm da Nein zu sagen. Ich gehe lieber, bevor ich das... Ja, Wahnsinn. Das kann nicht so weitergehen. Da muss was geschehen. Dieses Gespräch jetzt hat meine Psychologin Magdalena mitgehört, Erika. Ja? Ich finde, du musst wirklich gezielt psychologisch, psychotherapeutisch etwas unternehmen. Was du machen solltest und was in dem speziellen Fall gut ist, möchte ich gerne, dass meine Psychologin dir das jetzt sagt. Ja. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Das musst du tun, um vielleicht deine Beziehung zu retten und aber auch, damit du dich wohler fühlst. Geh es an. Ich würde dich bitten, jetzt aufzulegen und dann wirst du von Magdalena zurückgerufen. Okay. Okay? Ja. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir, Erika. Danke dir, Jürgen. Sehr gerne. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. So, ihr Lieben, wir haben 8 Uhr, nicht 8 Uhr, sondern 1 Uhr 8 und 17 Sekunden. Ich schaue hier auf meinen Monitor und der Vorspann des WDR-Fernsehens läuft. Das heißt, in einigen Sekunden können wir alle gemeinsam starten, dann sind die Fernsehzuschauer auch da. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und ich begrüße jetzt auch ganz herzlich euch, die WDR-Fernsehzuschauer. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben uns ein bisschen verspätet, das hatte ich gestern nicht angekündigt, ich bitte das zu entschuldigen, aber nun kann's losgehen. Wir sind alle zusammen hier. Wie immer, freitags eine Freithemennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailen bitte domian@wdr.de. Hier ist Martin. Martin ist 25. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Martin, um was geht's? Ach, bei mir geht es ein Stück weit um Beziehungen, um Eifersucht und da bin ich in ein Fahrwasser reingerutscht, was die totale Kontrolle meiner Freundin betrifft. Also wir klären, du bist in einer Beziehung und du bist sehr eifersüchtig. Eigentlich nicht. Ich war es in der sechsjährigen Beziehung eigentlich nie, bis jetzt eigentlich vor einem guten Dreivierteljahr. Ah ja, also 6 Jahre währt die Beziehung schon? Nee. Und was ist denn jetzt passiert, dass du das jetzt plötzlich bist? Also wir haben schon ziemlich lange zusammen gewohnt, sind dann wieder umgezogen und dann sind wir zusammen in eine neue Wohnung gezogen und dann habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich die Beziehung erst kurzzeitig beendet, dann ging es aber wieder, da haben wir uns wieder angenähert und dann haben wir halt vereinbart, dass wir in getrennten Wohnungen erstmal leben, um wieder ein bisschen Abstand zu bekommen. Warum? Da muss doch schon irgendwie der Wurm drin gewesen sein, wenn man so eine Übereinkunft trifft. Ja, also ich den Wurm sehe ich eigentlich bei mir einfach deswegen, weil ich gemeint habe, denke ich, was zu verpassen, was aber definitiv nicht der Fall war. So, jetzt erzähl mal ein bisschen von deiner Eifersucht. Ja, meine Eifersucht hat sich ja dem begründet, dass ich einfach, ich habe halt sie dazu gedrängt, dass sie ihr eigenes Leben hat, dass wir nicht aufeinander rumklucken und ist sie halt öfters mit ihren Freundinnen weg, wie es halt so geht, Diskotheken und so weiter und so fort. Und dann habe ich im Alltag so gemerkt, wie sich manche Sachen einfach verändern. Der Sex war anders, sie hat sich anders gegeben, sie hat ihr Handy mitgenommen. Wie war denn, wie war denn der Sex? Der Sex war einfach so, sie anders war. Sie hat mich anders angelangt. Besser oder schlechter? Anders einfach. Also es war jetzt nicht schlechter, aber es war anders. Es war so, ich habe es halt so reininterpretiert, dass da was anderes war und sie, War denn da was anderes? Ja, das ist die Frage. Ja, du wirst sie gefragt haben. Ich habe sie nicht gefragt. Nein, ich habe. Warum nicht? Naja, weil ich, ich weiß auch nicht. Ich wollte nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Sie ist eigentlich auch nicht der Typ, der fremd geht, aber dann war halt doch der Restzweifel da. Also, um das klarzustellen, ihr habt euch jetzt ein bisschen freieren Lauf gegeben. So habe ich das verstanden. Heißt das, dass ihr euch grünes Licht gegeben habt, auch mit anderen Sexualität zu leben? Nein. So weit nicht, nein. Aber einfach so ein bisschen weiter, dass man auch mal ein bisschen eigene Sachen macht, sowas. Genau, richtig, was ja, finde ich, auch wichtig ist. Also. Okay, und jetzt merkst du, da kommst du nicht klar mit, weil du spekulierst, wer weiß, was sie da getan hat und mit wem sie sich trifft und was da passiert. Ja, genau. Einfach diese ganzen Indizien, die man so dann erkannt hat, die ich erkannt habe, habe ich halt dazu dann irgendwie so interpretiert, dass da irgendwas sein muss. Und daraufhin habe ich sie halt probiert zu kontrollieren. Wie machst du das denn? Also ich habe erst, weil sie sehr so Facebook-mäßig unterwegs ist, habe ich halt erst einen E-Mail-Verkehr überwacht mit diversen Programmen, die es ja gibt. Also ja, du hast ihre E-Mails heimlich gelesen? Ja, und auch ihre, und ihre ganzen Tastaturanschläge, was halt so macht. Ja, ICQ, keine Ahnung was. Genau. Und bist du da fündig geworden? Da nicht, nein. Gar nicht. Da nicht. Nein, das ging dann ja auch noch ein Stück weiter, dass ich, es gibt ein Programm, ein Spyware-Programm fürs Handy und es ist ja fast schon beschämend, das überhaupt zu erzählen, aber es war einfach so, ich bin da reingerutscht, es ist wirklich so, ich wollte aber im Prinzip ja auch, also ich bin dafür verantwortlich, aber ich habe ein Spyware-Programm auf dem Handy installiert und da kann man halt ziemlich alles lesen. Da kannst du alles mitlesen, was sie simst. Ein- und ausgehende SMS, ja, ein- und ausgehende Anrufe. Das ist ja schon krass. Das ist ja schon richtig heftig, was du da machst. Hast du denn da irgendetwas herausbekommen, was dich stutzig macht? Ja, schon. Es gab dann vergangene Woche, gab es einen 10 bis 12 SMS-Verkehr, also einen aneinanderfolgenden SMS-Verkehr, wo er ja ziemlich eindeutige Andeutungen gemacht hat und die auch drauf eingestiegen ist. Es ging dann von wegen, dass sie ihn einblasen sollen, haben sie sich in einer Stunde verabredet, dann ging das nicht, dann eine 6 Stunden, dann ob er auf sie ejakulieren darf, und dann sie, kommt drauf an, wie nett er zu ihr ist und so weiter und so weiter und so weiter. Also das heißt im Klartext, sie hat sich schon auf jemand anderen eingelassen? Ja, also war ich der Meinung bis dato, ja. Aber du spionierst ihr richtig heftig hinterher. Das ist Straftat fast schon, ja. Wie ist denn die Stimmung zwischen euch beiden im Moment? Ja, gut, es war dann so, dass ich erst in Flagranti erwischen wollte. Wollte ich wirklich. Also ich wollte da hinfahren, an diese Diskothek und sie wirklich in Flagranti erwischen. Habe ich aber dann nicht ausgehalten. Eine halbe Stunde später habe ich sie dann angerufen und habe sie am Telefon zur Rede gestellt. Wie, hast du gesagt, dass du es heimlich mitgelesen hast? Nein, ich habe einen anderen Vorwand. Also ich arbeite nebenberuflich im Sicherheitsgewerbe und da gibt es Mittel und Wege, sowas zu wirklich halt auch zu machen. Wie hat sie reagiert? Erst war sie sehr ruhig, dann hat sie gefragt, was es überhaupt soll, dann war sie wieder sehr ruhig. Ich habe sie halt ziemlich krass damit konfrontiert und ich denke mal, sie war auch erstmal baff, dass ich überhaupt weiß, was sie schreibt. Ist logisch. Ja, allerdings. Und sie, Ja, und dann habe ich halt aufgelegt, 5 Stunden später hat sie zurückgerufen und das sei doch alles nicht so und ja, so das Typische, was halt eigentlich so kommt. Ja. Was anderes kann ja geil kommen. So, und, ja, so und seitdem, wie geht ihr miteinander um? Wir haben uns soweit ausgesprochen, eigentlich, sie hat mir eigentlich schon für mich glaubhaftig vermittelt, dass es wirklich nur Spaß ist, aber wenn ich so das objektiv betrachte, mhm. und jeder, der jetzt hier zuhört, wird mir auch sagen, Mensch, also das geht ja mal gar nicht. Ne? Also. Ja, aber ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die denken auch, das geht aber mal gar nicht, was du machst. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich bin selbst erschüttert über mich, ja. weil ich bin nicht der Typ dafür, überhaupt nicht, ja. gar nicht. Also das ist so richtig verquast, die ganze Situation, finde ich. Ja. Die muss ganz radikal aufgebrochen werden, ist meine Auffassung. Du kannst nicht deiner Freundin mit irgendwelchen komischen Programmen hinterher spionieren, ihr dann wiederum irgendeine Lüge erzählen, wie du es rausbekommen hast. Du sprichst sie nicht mal offen an auf deine Eifersucht, das traust du dich offensichtlich nicht. Da ist aber alles im Argen bei euch. Naja, aber alles. Ziemlich, alles. Ja. Ja. Ist es eigentlich nur noch die Frau besitzen wollen und Macht über sie ausüben zu wollen, oder ist es auch noch Liebe? Das ist schon Liebe. Ich dachte lange Zeit, vor allem jetzt im vergangenen Dreivierteljahr, wo das mit der Wohnung und getrennt Leben und so war, dass es alles Gewohnheit ist, dass ich mich nur in diese Gewohnheitsbeziehung, dass ich die unbedingt haben will, aber so war es ja nicht. Ja, ich bin skeptisch jetzt mit deiner Antwort. Das ist schon Liebe. Natürlich, was bleibt dir anders übrig, als das jetzt so im Moment zu beantworten? Weißt nein. Also ich denke mal, das kann ich Martin, gut beurteilen. Ja, nur gut. Aber wenn du sowas mit deiner Freundin machst, ist das ja wieder alle Liebe. Ja, aber das hat bei mir nichts mit Besitz zu tun. Das hat was mit mir, bei mir finde ich halt was einfach mit, ich will mich halt nicht verarschen lassen von ihr. Das ist halt das. Ja, gut. Aber dann greifst du zu Mitteln, die noch mehr als verarschen bedeuten. Ich finde, was du tun solltest, was ich einen sauberen, klaren Weg fände, wenn du ihr das beichten würdest, was du da gemacht hast. Eben auch mit der Sorge, dass du es mit der Sorge verbindest, dass ihr auseinanderkommt und dass dir viel an ihr gelegen ist. So kannst du Tabula Rasa machen. So kannst du von vorn nochmal anfangen. Alles, was jetzt passiert, basiert irgendwie auf Lügereien. Und das ist nicht in Ordnung. Und rede offen mit ihr. Sag ihr, ich bin eifersüchtig, suchst du was anderes, was fehlt dir bei mir? Sag ihr, was dir fehlt vielleicht auch. Was fehlt dir denn bei ihr zurzeit in der Beziehung? Ja, eigentlich gar nichts. Das ist es ja mitunter. Also sie gibt ja wirklich alles. Nur, es ist ja einfach so, dass wenn ich aus der Logik heraus, wenn ich mit jemandem wirklich nur kumpelhaft bin und wirklich so wegen so rumflachs, dann mache ich das in 1, 2, 3 SMS. Ja, ne? Aber nicht in 10, 12 aufeinanderfolgenden SMS. Nein, das zeigt mir aber, dass diese Frau unzufrieden ist. Und dass die wahrscheinlich vielleicht sogar auch sehr genervt ist von dir, wie du dich verhältst. Ich erahne das schon, so wie du das alles so erzählst, dass das kein Zuckerschlecken ist, im Moment mit dir zusammen zu sein. Wahrscheinlich das ist sicherlich richtig, ja, das ist ja, richtig, ja. So, und das muss alles auf den Tisch gelegt werden. Das muss sie alles sagen, was sie stört, und du musst alles sagen, was dich stört. Das ist die einzige Chance, die man hat. Wenn ihr das allein nicht schafft, dann geht zu einer Beratungsstelle, zu einer Paarberatung. Ja gut, also ich habe mich ja jetzt schon in psychotherapeutische Behandlung begeben, auch weil ich halt auch einfach denke, dass ich auch so wegen so Beziehungsprobleme habe, weil ich es ist immer schwer zuzugeben und auch immer schwer den Schritt dahin zu machen, aber den habe ich gemacht. Ja, dann frag doch mal deinen Psychologen, ob was er davon hält, dass sie vielleicht mal mitkommt. Vielleicht lässt er sich darauf ein, das kann man dann mal zu dritt ein paar Stunden machen und besprechen. Würde vielleicht Sinn machen, ja. Hast du recht, ja. Sehe ich als einzige Möglichkeit. Ich meine, ist ja schon mal sehr, sehr gut, das rechne ich dir auch an, dass du dir da jetzt schon Hilfe gesucht hast, weil du merkst, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Aber wenn dir die Frau wert und heilig ist, dann darfst du die auch nicht so behandeln. Und dann musst du mit offenen Karten spielen, finde ich. Ja, aber dann müsste sie ja eigentlich auch mit offenen Karten spielen. Ja, natürlich. Ja. Aber das wird sie nicht tun. Versuch's doch mal. Du hast es doch nicht versucht. Du spekulierst ja nur. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht drängst du sie ja auch in diese Ecke, dass sie da so komische Sachen macht. Vielleicht ist die ja grottenunzufrieden im Moment. Vielleicht. Das weißt du noch gar nicht genau. Ja? Ja. Gut, kann sein. So, in diesem Sinne. Red mit deinem Psychologen. Und wenn der das nicht macht, dann wird er sicher einen Tipp haben, wo die nächste Paarberatungsstelle ist, und dann könnt ihr hingehen. Alles klar. Okay. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Gerne, tschüss. Ja. Guten Abend, tschüss. 0800 220 5050. Mandy, 25. Guten Morgen, Mandy. Guten Morgen. Hallo, Mandy. Was geht's? Also bei mir geht's darum, ich bin seit fast 5 Jahren in einer Beziehung. Bin eigentlich auch mit meinem Freund sehr glücklich. Ich liebe den halt auch über alles, aber wir haben halt seit ungefähr 2 Jahren eigentlich gar keinen Sex mehr. Seit 2 Jahren schon nicht mehr? Ja. Also gar dieses Jahr hatte ich zum Beispiel eigentlich gar keinen mehr. Nur so ein bisschen Knutschi hier und Knutschi da, aber so richtig Sex gar nicht mehr. Und ja, also an mir liegt es auf gar keinen Fall. Also du würdest schon wollen und bist auch ab und zu initiativ? Richtig. Und was macht er dann? Wie reagiert er, wenn du willst? Ja, er hat halt immer keine Zeit und versucht mich halt abzuwimmeln. Ja, ich muss auch dazu sagen, er macht halt auch viel, also er kauft alte Playstations auf, bei eBay kaputte zum Beispiel und macht die dann wieder heile. Und da sitzt er dann auch manchmal eine halbe Nacht dran. Und aber ja, und dann, wenn ich dann schon längst schlafe, dann geht er erst ins Bett. Ja gut, aber auf Dauer vertreibt einem das ja nun nicht die Lust am Sex. Das ist nicht der Grund. Das ist Quatsch. Das ist nicht genau, der Grund. Genau, die Lust ist halt bei mir halt da und aber. Auch in deinem Fall, ich habe gerade mit dem Martin schon darüber gesprochen. Redet ihr offen darüber? Fragst du ihn, was ist los? Ja, also er tut immer so, als wenn nichts wäre, als alles in Ordnung wäre und als wenn er auch möchte. Aber als wenn halt einfach keine Zeit dazu ist, dann kommt dann mit irgendwelchen Ausreden, ja, jetzt war ja dies und jetzt war ja das. Ja, aber das Argument ist ja absurd, wenn du sagst hier, du hast seit 2 Jahren keine Zeit. Ja. Das ist absurd. Das kann mal ein paar Wochen sein, wenn man irgendwie im Stress ist. Völlig klar, aber das kann nicht sagen, so zwei Jahre dauern. Ja, eben, das ist es was halt Was vermutest du, was da los ist? Ich weiß nicht, also ich mag es kaum aussprechen, aber ich habe halt auch irgendwo die Angst so, weil halt, wie gesagt, ich bin halt nicht unbedingt unattraktiv. Also andere Männer denken sich auch, wenn die das hören, so wie, dein Freund will keinen Sex mit dir, das kann doch nicht wahr sein, du bist so ein hübsches Mädel, ne? Ich würde dich sofort, wie kann das sein, ne? Also dann weiß ich nicht. Also ich habe halt vielleicht auch so die Vermutung, dass er vielleicht gar nicht auf Frauen steht. Oh. Aber das nicht zugeben mag, ne? Weil halt woher kommt die Vermutung? Ja, ich habe halt bei ihnen auch schon mal Pornos gefunden, die so ein bisschen in die Bi-Richtung gehen. Mhm. Ein Beispiel dafür, dann noch so ein Ding halt, ja, wie soll ich sagen, also früher war es halt mal so, als wir frisch zusammen waren, er hätte halt Lust auf Analsex. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, was ich nie machen möchte. Gut, das ist auch kein Indiz dafür, dass jemand schwul ist. Das machen viele Hetero-Männer auch gerne. Nein, nicht unbedingt, ne? Aber ja, wie gesagt, halt, seit 2 Jahren ist ja wirklich komplett tote Hose, ne? Wie war denn? Halt schon weh. Wie war denn der Sex am Anfang? Super. Also ich auch bis es war immer toll, immer top eigentlich gewesen, aber es ist halt bei ihm einfach die Lust nicht da. Ja. Also du hast den Eindruck gehabt, dass es auch bei ihm am Anfang richtig voll abgegangen ist. Ja. Dass er mit Spaß dabei war. Hat er denn irgendwann mal so irgendwie mal eine Andeutung gemacht, dass er auch Männer gut findet? Irgendwie mal vielleicht? Nee, das nicht. Ich habe aber mal etwas gefunden bei ihm. Wir sind jetzt, also wir waren am Umziehen, Umräumen, Aufräumen und da hatte ich bei ihm in der Ecke neben dem Bett so wie so selbstgemachte Dildos gefunden. Dann kam er mir gleich so, hat die weggeschmissen, weggepackt, oh Gott, ich will auch angegriffen, als wenn er die für mich gemacht hätte. Selbstgemachte Dildos? Ja, das kann ich kaum so aus so einer Knetmasse mit einem Kondom drüber und sowas, ich kann das kaum beschreiben. Also ich habe das auch nur ganz kurz gesehen, weil er hat halt gesehen, dass ich das in der Hand hatte und mich gefragt, was ist das? Und da habe ich auch so angegriffen und weggeschmissen, habe ich auch nie wieder gesehen. Aber ich habe es auch wieder vergessen, verdrängt. Das ist jetzt schon ungefähr ein halbes Jahr her, wo das war. Und ja, also im Alltag ist der Umgang zärtlich? Ja, das ist schon immer ganz lieb. Zärtlich und schnucki hier, schatzi da. Ja. Schlaft ihr auch in einem Bett? Ja. Unter einer Bettdecke? Nee, das nicht. Das nicht. Jeder hat seine eigene Bettdecke. Ja, aber man kuschelt schon so ein bisschen rum. Ja. Das schon. Aber weiter geht's halt nicht. Das ist ja frustrierend, finde ich, für dich. Auf jeden Fall. So frustrierend, dass ich finde, dass da eine Beziehung hochgefährdet ist. Ja. Siehst du das für dich halt auch so? Ja. Das kann man ja eine Weile mal mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Wenn das bei dem anderen so ist. Aber dann muss auch irgendwas passieren. Und man muss verstehen, warum das so ist. Und es muss sich was ändern. Richtig. Das hast du dich aber noch nicht getraut, ihn zu fragen, ob er eigentlich auf Männer mehr steht als auf Frauen. Nicht wirklich, nee. Ich habe ihn mal drauf angesprochen halt, ne, auch auf diesen komischen B-Pornos. Da kam er mir halt dann so oft in, so von wegen, ja, die habe ich mal runtergeladen und die waren im Paket mit drin, so ungefähr. Ne? Also das war nur so zufällig, was man mit dabei war. So, was kann man jetzt aber machen? Was kann man machen? Ich weiß es nicht. Also ich... Hast du ihm denn klar gemacht, dass du da... Hast du ihm wirklich klar gemacht, dass du da sehr drunter leidest? Ja, schon oft. Also ich habe auch schon geheult und alles Mögliche und er verspricht mir dann immer Besserungen und es wird immer besser und dann ist das dann halt mal so ein bisschen wieder Zärtlichkeit und so weiter, aber... Ist ihm klar, dass das vielleicht kaputt gehen könnte? Auch, ja... Vielleicht will er das ja. Ich weiß es nicht. Wir planen ja eine gemeinsame Zukunft. Na, wir wohnen ja auch zusammen schon seit einigen Jahren und alles und er ist sich dem halt ziemlich sicher, weil ich habe halt auch nur ihn so. Was würde denn passieren? Spielen wir es mal durch. Wenn du sagen würdest, pass mal auf, wir haben jetzt so oft drüber geredet. Seit 2 Jahren passiert nichts. Ich kann so nicht leben und auf der Basis kann ich auch mit dir nicht weiter zusammen sein, wenn sich da nichts verändert und du mir etwas erklärst. Und wenn du es wirklich sehr ernst sagen würdest, dass er merkt, dass du es ernst meinst, was glaubst du, wie der reagiert? Das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding. Letztes Jahr, im Sommer war das ungefähr, da habe ich ihn deswegen ja auch verlassen. Ach so, das gab's schon. Ich bin schon ausgezogen, beim guten Freund untergekommen und so weiter. Und da hat er mir schon versprochen, dass es besser wird und so weiter. Wir sind dann wieder zusammengekommen, dann hatten wir ein einziges Mal Sex und hat mir auch versprochen, dass alles besser wird und alles super wird. Und seitdem trotzdem wieder genau das gleiche wie vorher. So, seine Freunde sind ihm wichtiger, seine Kumpels, er macht halt viel mit seinen Freunden, hat jeden Tag Besuch. Also Mandy, im Klartext, ich würde es nicht mitmachen. Ich würde es nicht mehr lange mitmachen. Ja. Ich würde ihm wirklich die Pistole jetzt auf die Brust setzen und sagen, pass mal auf, ihr Junge, jetzt erzähl mir, was los ist. Sag mir, was los ist. Das gibt es nicht, dass jemand das nicht erklären kann. Das kann man erklären. Ja. Entweder ist er schwul oder er hat keinen Bock auf dich mehr. Kann ja auch sein. Dann soll er das sagen, dann weißt du, woran du bist. Oder er hat eine andere. Nee, das ist zum Beispiel überhaupt gar nicht der Fall, weil er ist ja auch wirklich von morgens bis abends nur zu Hause oder mit seinen Kumpels. Und für andere Frauen interessiert er sich auch gar nicht. Im Gegenteil, also auch wenn ich eine Freundin mitbringe oder so, auch die gut aussieht, die ist immer gleich ätzend. Dann bleiben nur die ersten beiden Varianten übrig. Ja. Das soll der dir sagen, was los ist. Das kannst du verlangen, nach so vielen Jahren des Zusammenseins kann man das verlangen. Ja. Und dann würde ich an deiner Stelle auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das stimmt. Du hast auch Sehnsüchte, erotische Sehnsüchte, sexuelle Sehnsüchte. Auf jeden Fall. Ja. Also mittlerweile ist schon so weit, wo ich noch nie fremdgegangen bin, dass ich halt schon echt dran denke, so, boah, jetzt hätte ich mal Lust, mir einfach nur so eine Sexbeziehung zu suchen. Ja. Ne? Obwohl ich meinen Freund halt wirklich über alles liebe, aber das Sexuelle, das fehlt einfach. Natürlich. Man ist in der Blüte seines Lebens. Ja, du bist 25, gerne, ne? Ja, sicher, klar. Ja, also Mandy, harte Bandagen jetzt, da würde ich jetzt nicht mehr lange fackeln. Da hast du auch das Recht zu, finde ich, ihn da unter Druck zu setzen. Ja. Das ist ja fast auch schon ein bisschen unverschämt, was er macht. Ja, eigentlich. Das schon. Ist auch respektlos dir gegenüber. Man hält keinen Menschen, den man respektiert, so lange so doof hin und sagt, ich habe keine Zeit. Das ist Quatsch, also Unsinn. Das stimmt. Also, ich wünsche dir viel, viel Glück und gute Gespräche. Ja, und dann auch konsequentes Handeln, wenn es dann zum Handeln kommt. Da musst du dann auch konsequent sein und nicht nach 2 Tagen wieder zurückkommen. Ja, das stimmt. Ja, gut, damals waren es ja auch 2 Monate, die ich weg war. Ah, immerhin. Ja. Also bis ich wirklich gemerkt habe, wie gesagt, vom Gefühl her weiß ich auch, er liebt mich. Hat er sich in den 2 Monaten sehr um dich bemüht, dass du wieder zurückkommst? Ja, auch danach. Es hat sich viel geändert. Er ist viel lieber zu mir, alles top. Also, aber einmal Sex reicht nicht aus. Das ist auch der Grund, warum ich ihn noch irgendwie nicht verlassen kann oder irgendwas, weil er so lieb und alles ist. Aber der Sex fehlt einfach Da muss der Punkt Sexualität geklärt werden. Ja. Ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Ja. Ja. Liebe Manni, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Viel Glück. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.29 Uhr. Das ist unsere Posteckenzeit für heute. Es gibt eine kleine Domian-Postecke, die erste nach der Sommerpause. Es hat geschrieben Mirko. Mirko ist 29 Jahre alt und der Mirko hat aus Kaiserslautern geschrieben. Und er schreibt, hi Domian, schön, dass wir dich nun wieder jede Nacht sehen können. Mich hat gestern der alte Herr bei dir sehr beeindruckt, der sich nach dem Tod seiner Frau nochmal verliebt hat. Ich finde auch, dass alte Leute die Liebe unbedingt genießen sollten. Er braucht überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Vielleicht hat eine Tochter von ihm so reserviert reagiert, weil sie Angst um ihr Erbe hat. Interessanter Aspekt, haben wir gestern nicht drüber gesprochen. Vielen Dank, Mirko, und Mirko lässt schön grüßen. Dann Post von Reinhard. Reinhard schreibt, wir, die langjährigen Anhänger deiner Sendung, sind brennend interessiert, wie du deinen Sommerurlaub verbracht hast. Warst du zum Beispiel wieder in Skandinavien? Nein, leider war ich dieses Jahr nicht in Skandinavien. Ich habe eine kleine Reise an die Nordsee gemacht und im Übrigen war ich sehr viel zu Hause und habe renoviert und renoviert und renoviert, weil das dringend nötig war und musste dann auch mal getan werden. Moritz schreibt, hi Domian. Mich hat vor 3 Tagen bei dir der Mann sehr gerührt, dessen Frau im Nebenzimmer gerade im Sterben lag, während er mit dir telefonierte. Irgendwie hat mir das Gespräch nochmal klar gemacht, wie zerbrechlich doch alles ist. Ich bin erst 25 Jahre alt, aber im Grunde kann morgen schon alles vorbei sein. Für mich bedeutet das, nicht so viel wie möglich Spaß zu haben, sondern so wenig wie möglich Scheiße zu bauen. Das finde ich eine gute Einstellung, Moritz. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Markus, hallo Domian. Ich weiß, dass du SPD-Mitglied bist. Mich würde interessieren, ob du aktiv zum Beispiel in einem Ortsverein tätig bist. Nein, Markus, bin ich nicht oder bin ich nicht mehr. Ich bin im Moment so etwas wie eine Karteileiche, also nicht aktiv im Rahmen der SPD tätig, aber auf jeden Fall noch SPD-Mitglied. Jan, 33 Jahre alt, schreibt, hallo Domian, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du dich öffentlich immer so positiv über Autos äußerst. Also, du erzählst ja immer, dass du ein Autonarr bist. Du solltest lieber Werbung für die Bundesbahn oder fürs Fahrradfahren machen. Also lieber Jan, ich muss ja gestehen, dass jede Leidenschaft immer etwas mit Unvernunft zu tun hat. Aber zu deiner Beruhigung, ich fahre sehr viel Fahrrad. Vor allen Dingen hier in Köln, weil man da kaum Auto fahren kann. Man kann schon, aber es lohnt sich gar nicht so sehr. Und mein CO2-Konto sieht noch sehr, sehr gut aus, weil ich fliege nicht gerne. Infolgedessen fliege ich auch nicht oft. Und das ist sehr förderlich für die individuelle CO2-Bilanz. So, Ende der Postecke. Wir machen weiter mit den Anrufern, mit euch und mit unserer offenen Sendung heute in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und ich sage herzlich willkommen zu Oliver. Oliver ist 21. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Also ich möchte gerne mit dir über meinen Uganda-Urlaub sprechen. Oh, Uganda. Du warst in Uganda? Ja, also für 2 Wochen mit meiner Oma und meiner kleinen Schwester. So, Uganda, denke ich gleich, das ist krass da, oder? Inwiefern? Ja, ein schwieriges Land, ein gefährliches Land. Also gefährlich hatte ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl. Also ich hatte natürlich vorher auch diese Angst, dass es gefährlich sein könnte. Ne? Ja. Aber also da überhaupt nicht. Also man hatte so das nicht das Gefühl, dass es so gefährlich ist. Also wir sagen mal, Uganda liegt in Afrika. Genau. In, ja, also Mittelafrika. Ja, ne? Mittelostafrika. Mittelostafrika. Ja, genau. Warum machst du Urlaub in Uganda und nicht in Mallorca? Ja, stimmt natürlich. Ja. Nein, mein Vater, der ist Entwicklungshelfer seit einem Jahr. Ah, verstehe. Und ist jetzt also genau seit einem Jahr in Uganda. Aha. Und dem gefällt es sehr gut und er meint immer, ach, kommt doch mal her. Und dann bin ich jetzt mit meiner Oma und meiner kleinen Schwester dahin geflogen. Also. Uganda, da gab es auch vor einigen Jahren diese schlimmen Bürgerkriege zwischen Hutsis. Ja. Und ich weiß den anderen Volksstamm nicht, also ganz schlimme, schlimme Sachen. Wie ist die Situation jetzt? Wie hast du es erlebt? Also jetzt ist zurzeit gar nichts da. Also keine Bürgerkriege, gar nichts. Sind dann manchmal, also in Kampala, das ist die Hauptstadt, ja, sind dann manchmal noch Unruhen, wenn jetzt so Präsidentenwahlen sind oder sowas. Also für nächstes Jahr sind wieder Präsidentenwahlen und da sind wieder Unruhen erwartet. Wie hat es dir gefallen? Super, also ganz toll. Was hat dir gefallen an Uganda oder in Uganda? Die Menschenfreundlichkeit am meisten. Mhm. Also man fährt, gerade wenn man aus der Großstadt rauskommt, aufs Land und die Kinder kommen angelaufen und winken einem und man fühlt sich eigentlich wie der Papst oder wie die Queen, die immer nur am Winken sind. Ne? Nun ist das ja vermutlich kein sehr touristisch erschlossenes Land. Nein, überhaupt nicht. Was macht man denn da so den ganzen Tag? Ja, man kann auf Safari gehen, das haben wir auch gemacht für 3 Tage. Mhm. Und also wilde Tiere gucken? Wilde Tiere gucken, genau. Nicht schießen? Nee, nicht schießen. Nein, natürlich nicht. Was hast du gesehen? Nilpferde ganz viele, Giraffen. Aha. ein paar Krokodile und dann durch Zufall auch noch Löwen. Und das ist sehr selten da. Ah. Ja, also so von hinten haben wir so einen kleinen Babylöwen gesehen und die Mutter dazu. Also das ist natürlich ein tolles Erlebnis, auf Safari gehen. Was kann man noch machen? Ja, dann sind wir in die Berge gefahren. Das war 1400 Meter hoch. Mhm. Und haben an so einer Schlucht geschlafen. Also das war so richtig wie so ein Camp. Und wir hatten so eine Hütte, die war so total aus Holz gebaut. Und wir hatten zwar fließend Wasser, aber keinen Strom. Mhm, und es war ein ganz toller Ausblick über das ganze Land. Und Wie viele Leute wart ihr dann? Du, dein Vater? Und mein Vater, meine Oma und meine Schwester. Ah ja. Mhm. Genau. Und und unterhalb dieser Hütte war dann ein Wasserfall, den konnte man nicht sehen, aber man konnte ihn hören. Mhm. Und das war ganz fantastisch. Und du hast das Gefühl gehabt, dass ihr sicher seid, dass du keine Angst haben musstest auf jeden Fall, Leib und Leben und dass irgendwas passieren konnte. Doch, auf jeden Fall. Also ja. Das ist schon immer so, dass die auch an den Einkaufsläden, du wirst immer durchleuchtet wie am Flughafen oder die gehen mit den Spiegeln unter das Auto. Ja. Aber so sonst, die sind einfach alle sehr freundlich und man hatte nicht das Gefühl, dass die einem was klauen wollen oder sowas. Ne? Ja. Also es ist schon ein sehr schönes Land. Wie alt ist denn deine Oma? Du bist 21? Ja, die ist 67. 67? Ja. War sie zum ersten Mal in einer solchen Gegend? Ja, das erste Mal, ja. Erste Mal. Wie fand sie das denn? Ist das für eine Frau in dem Alter noch ungewöhnlicher vielleicht dann so eine Reise als für dich? Also die war total begeistert. Sie möchte unbedingt wieder hin. Ja. Und das Interessante ist, die hat Asthma und die misst jeden Tag ihre Asthma-Werte. Und in Uganda, trotzdem die da den ganzen Müll auf der Straße verbrennen und teilweise echt schlechte Luft ist, hatte sie die perfektesten Asthma-Werte. So gut war die noch nie. Wie kann man denn das jetzt verstehen? Das weiß man nicht. Wissen wir auch nicht. Wie war denn das Klima da und die Temperatur? Ja, also immer so 25 bis 30 Grad. Also nicht mehr als bei uns eigentlich. Das war okay. Ja, das war schön. Ja. Und ein unheimlich grünes Land, also so... sieht auch aus wie bei uns eigentlich teilweise. Ja, ja. Weißt du was über das politische System im Moment? Wie wird Uganda regiert? Bin ich mir nicht so sicher. Also ich weiß ja, dass der vor ein paar Jahren war ja der Idi Amin, war da ja so. Der sagt ja vielen was, ne? Das war ganz schlimm, ein Waldherrscher, ja. Genau, aber der ist jetzt, ja gut, der ist eh schon tot, aber... Ja. Ja, der hat halt regiert, das weiß ich. Ja. Auf jeden Fall hattet ihr durch deinen Vater noch gute Kontaktmöglichkeiten als Entwicklungshelfer? Weiß er, wo man hingehen kann, was man machen kann? Und ja, also wir sind richtig in so ein Dorf gekommen. Mhm. Also in ein Dorf, das war so mitten in so einem Maisfeld drin. Mhm. Da war eine Rundhütte und noch so eine andere Hütte, da haben die dann drin gewohnt. Da waren dann 10, 15 Leute, teilweise auch über 70 und so. Und die haben dann wollten dann für uns die ihre Ziegen schlachten. Ach, wie rührend. Ja, aber dann haben wir das hatten wir abgelehnt und dann wollten sie aber ihre Hühner schlachten. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann habt ihr Hühnchen gegessen mitten im Dorf. Haben wir wirklich, ja. Also ich hatte so ein bisschen Angst so vor dem, dass das nicht gut sein könnte oder so, ne? Ja. Aber die haben dann halt 3-4 Stunden haben sie, gerade die Frauen, die mussten das natürlich immer machen, ne? Ja. Die 3-4 Stunden rumgekocht und es hat ganz toll geschmeckt. Wie kochen die das? Braten die das oder kochen die das? Wie bereiten die Hühnchen zu? Also die kochen das also förmlich tot, also so richtig lange, bis es richtig durch ist, ne? Ja. Also schon im Kochtopf. Also kann man sich nichts holen und es war lecker. Ja, auf jeden Fall. Wie habt ihr denn dann, das war da dann eine große Ehre, dass die Leute dann, sind das ja arme Leute? Total arm, also wir hatten wirklich nur eine Rundhütte, keinen Strom, kein so, ja, Wasser, denke ich mal schon so ein bisschen, aber... Aber dann bedeutet das ja etwas, wenn die ihre Hühner schlachten, um euch zu bewirten, also ja, sehr freundliche Geste. Wie habt ihr denn mit den Leuten geredet? Englisch. Englisch, das ging? Das ging, also die konnten nicht einwandfrei, aber sie konnten Englisch. Aber woher können die Leute Englisch? Ja, das wundert mich auch, also so das ganze Land, also sprechen sie größtenteils Englisch. Also sie haben auch ihre Eigensprachen, ne? Ja. Aber... War das denn früher eine britische Kolonie früher, ganz früher mal? Da bin ich mir unsicher, weiß ich nicht. Vielleicht, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, von deiner Seite aus eine tolle Erfahrung. Also ganz toll, ja. Du kannst uns Uganda nur empfehlen. Oh ja. Ja, wobei, gibt es überhaupt Hotels, wenn wir als ganz Fremde dahin reisen würden, wo der Papa nicht Entwicklungshelfer ist? Ja. Ging das überhaupt? Kann man da so einfach? Auf jeden Fall, auch gerade auf Safari, das ist der Murchison Park, heißt der. Ja, ja. Und, da gab es so richtig so Camps, da konntest du dann in Zelten schlafen oder in so Wanders, ne? Richtig Abenteuer. Ja, richtig Abenteuer, das war schon schön. Ja, das noch eine Rückmeldung zu unserem Thema Mein Sommer 2010, was wir vorgestern hatten. Ja. Interessant, Oliver, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Tanja. Ja, Tanja, 29. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen. Jo, Tanja, um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich mit meinen knapp 29 Jahren einfach am Ende meiner Kraft bin. Ich habe ein Leben durchgemacht, das einfach nur die Hölle war und ich jetzt einfach an einem Punkt bin, wo ich habe aufgegeben. Ich kann einfach nicht mehr, ich schwenk die weiße Fahne und sage, ey, mir ist egal, was passiert. Was ist denn jetzt gerade so im Moment das Allerschlimmste für dich? Dieses auf der Stelle treten. Nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht seitwärts. In welchem Bereich meinst du das so? Ich habe in vielen Bereichen, also ich habe mehrere Schädigungen, also so Bulimie zum Beispiel. Ich habe Schlafstörungen, richtig böse Albträume, wenn ich nüchtern bin, sage ich mal, weil ich bin Kiffer. Ach so. Weil ich dadurch meinen Kopf in Zaum halten kann. Ja. Ich kann ihn kontrollieren, ich kann mich kontrollieren, mein Reden kontrollieren und alles, was ich nüchtern nicht mehr hinbringe. Hast du jetzt auch gerade gekifft? Ja. Ja, sonst könnte ich nicht so deutlich reden. Ja. Trinkst du auch Alkohol? Nein, nicht mehr. Ich habe seit 5 Jahren komplett aufgehört mit Alkohol. Aber dieses Problem gab es auch mal in deinem Leben? Gab es in meinem Leben, ja. Lebst du alleine? Ja, mit Hund und Katze. Ja. Schon lange alleine? Schon immer. Schon immer? Ja. Das heißt, es gab noch nie eine längere Beziehung mit dem? Nein. Ich kenne das Gefühl von Liebe und Geborgenheit und sowas kenne ich nicht. Ich habe das noch nie gefühlt, weil ich mich nirgendwo sicher fühlen konnte. Weil ich immer Angst haben musste, dass die Leute mir Fäuste reindrücken. Irgendwas war immer bisher. Leider Gottes, jeden Menschen, den ich bisher in meinem Leben getroffen habe, hat mir in irgendeiner Weise wehgetan. Und da verliert man den Glauben an Menschen, an das Gute, an... Kommst du auch aus einer Familie, die problematisch war? Ja. Ich bin misshandelt worden von dem Stiefvater. Und richtig böse misshandelt worden. Was hat der Stiefvater gemacht mit dir? Also es gibt so Aktionen wie mit Teppichklopfer verprügeln, mit Polizeigummiknüppel hat er einen gehabt. Damit hat er uns geprügelt. Er hat uns psychisch gefoltert mit, zum Beispiel, klingt es vielleicht für manche lächerlich, aber er hat sich Hähnchen und Pommes reingezogen und wir mussten so abgepacktes Brot und Blutwurst und Leberwurst essen und oder so Sachen wie, ja gut, was krass in meiner Erinnerung auch geblieben ist, ich musste mal 8 Stunden in der Besenkammer stehen. Nach 6 Stunden taten mir halt die Füße weh, ich habe mich dann hingesetzt. Ja. Dann hat er die Türe aufgerissen und ich kam nicht so schnell hoch. Ja. Und er hatte mir so dermaßen eine Ohrfeige reingezogen, wo er hat mich angebrüllt, ich soll gefälligst stehen bleiben. Das war der Stiefvater. Wie viele Jahre hast du mit diesem Mann verbringen müssen? 16 Jahre. Ja. Mit 16 bin ich dann rausgekommen, nachdem ich 3-mal zum Jugendamt gerannt bin, beziehungsweise 2-mal abgehauen bin. Und beim 3. Mal dann gleich zum Jugendamt und die haben mich dann endlich rausgeholt. Was ist mit deinem leiblichen Vater? Zu dem hatte ich nie wirklich Kontakt. Mittlerweile ist er tot. Und wie? Und deine Mutter hat das damals alles so geduldet, dass ihr Kind so... Ja, sie behauptet heute, sie hätte das alles nicht mitbekommen. Das Problem ist, ich weiß, dass ich 10 Zentimeter vor ihrem Gesicht gestanden bin, sie angeguckt habe und ihr alles erzählt habe, was er mit uns gemacht hat. Ja, aber das musst du ihr doch gar nicht erzählen. Das muss sie doch in all diesen Jahren auch... Ja, aber sie sagt heute, sie hat das nicht mitbekommen. Was natürlich völliger Quatsch ist. Weißt du? Ja, das kann man nicht übersehen. Nein, das kann man nicht übersehen. Jetzt bist du heute 29 Jahre alt. Hast du irgendwann mal eine Berufsausbildung gemacht? Nein. Was arbeitest du? Im Moment nichts. Und was hast du früher mal gearbeitet? Ich habe so verschiedene Jobs gemacht, mal im Altersheim. Ja. Dann war ich im Jobladen, das ist bei uns hier so eine Einrichtung, Tagelöhner. Also ich kriege am Abend dann mein Geld bar auf die Hand, weil ich gearbeitet habe. Putzen war ich auch schon. Also immer so. Ich habe auch schon mal in der Metzgerei gearbeitet und in der Gastronomie. Ja. Und also so mehrere Sachen, aber nie Ganzes und nichts Halbes. Verstehe. Und jetzt lebst du von Hartz IV im Moment? Ja. Ja. Ich lebe eigentlich schon fast immer vom Hartz IV. Hast du irgendwie Bekannte oder zumindest eine Freundin? Nee. Also ich habe Bekannte, ja, aber keine Freunde. Weil die Freunde, die ich hatte, die haben mich enttäuscht. Richtig enttäuscht, obwohl ich nichts dafür konnte. Und das geht mir aber mein Leben lang schon so. Ich bin Fußabstreifer für alle. Ob es in der Schule war, ob es zu Hause war. Das klingt sehr enttäuscht, ne? Ja. Sehr enttäuscht von den Menschen und das klingt auch sehr einsam. Ja, genau das bin ich. Einsam. Diese Sehnsucht, ich habe eine Sehnsucht irgendwo in mir, wo ich noch nicht mehr weiß, ob ich es überhaupt haben sollte, weil ich Angst dann davor habe, mittlerweile. Welche Sehnsucht ist das? Ja, so die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach jemandem, der mich liebt, so wie ich bin. Mhm. Ich meine, ich wurde halt leider auch nicht mit einem Körper gesegnet, der sympathisch ist. Also du bist mit deinem Körper auch nicht so zufrieden? Ja, also ich hab nur nicht mal dicke Arme oder dicke Beine, aber ich habe einen dicken Bauch. Ja. So. Du hast gerade Bulimie gesagt. Bist du im Moment auch noch bulimisch erkrankt? Also wenn ich nüchtern bin, ja. Ja. Und dann kann ich da nichts essen. Wenn ich dann was esse, ist es 2 Minuten später draußen. Verstehe. Das heißt, das Kiffen rettet dich in Anführungszeichen über die Bulimie hinweg? Ja. Ja. Und über meine Schlafstörungen. Mhm. Also ich habe richtig böse Albträume. So, darf ich dir mal einen erzählen? Ja, mach mal. Ich habe mal geträumt, ich bin auf einem Boot und fahre in eine Schleuse rein. Hinter mir gehen die Türen zu und in dem Moment, wo die Türen sich berühren, kippt das Boot nach rechts. Ich schaffe gerade noch an die Kaimauer zu springen und auf einmal geht in einem Schlag bestimmt 20, 30 Meter das Wasser weg unter mir und ich hänge da und schreie um Hilfe und keiner kommt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder, ne. Jetzt hast du hier angerufen bei uns. Ja. Wahrscheinlich in der Sehnsucht oder in der Hoffnung, irgendwie eine Hilfe zu bekommen. Ja, was ich eigentlich spezifisch noch dich fragen wollte, kennst du dich mit Albträumen aus, was sie einem sagen? Nee, da würde ich jetzt nichts zu sagen wollen, weil das wäre zu spekulativ, das kann ich nicht, nee. Aber ich meine, letztendlich, Tanja, sagen die, auch den du gerade geschildert hast, die sagen natürlich aus, dass du extrem unglücklich bist. Ja. Und in einer großen Not, seelischen Not dich befindest. Genau. Ne, da muss man gar nicht die Details vielleicht jetzt interpretieren. Deswegen muss ich kiffen, damit ich es aushalte. Weil ansonsten halte ich es nicht aus. Mhm. Ich wünsche ganz ehrlich, ich habe seit Jahren schon Gedanken, ich wünsche mir den Tod, damit es endlich vorbei ist, damit der Schmerz endlich aufhört. Ja, aber gerade hast du auch ganz klar gesagt, ich habe die Sehnsucht nach Geborgenheit. Ja, und ich habe die Sehnsucht davor. Bitte? Und Angst davor. Und Angst gleichzeitig davor, ja. Aber da ist auch eine Sehnsucht. Das ist, finde ich, schon mal etwas sehr Positives. Und so ein bisschen Licht in dem ganzen Dunkel. Wenn man keine Sehnsucht mehr hat, dann ist es sehr traurig. Aber du hast noch eine Sehnsucht. Das finde ich an der ganzen Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, finde ich noch tröstlich und positiv. Alles andere ist wirklich, finde ich auch, gebe ich dir recht, klingt sehr, sehr schwierig. Aber wenn man eine Sehnsucht nach etwas hat, ist das ja auch verwoben mit vielleicht auch mit einer klaren Vorstellung, wie das sein könnte und vielleicht auch mit dem Willen, das hinzukriegen. Hast du dich denn schon mal irgendwann auch an Psychologen gewandt oder an Ärzte? Ich war schon in Therapie, schon zweimal in meinem Leben. In der ersten Therapie bin ich mit Esssucht rein und mit Bulimie raus. Ja. Bei der zweiten Therapie, da haben sie im Endeffekt die Symptome bearbeitet, aber nicht das, was dahinter steckt. Würde ich sagen, Pech gehabt, schlechte Therapeuten gehabt. Ja, und jetzt dann nochmal ein Vertrauen aufzubauen, Therapeuten zu finden, die geeignet sind, ist halt ganz schwer. Also ich bin bei der Drogenberatung auch nebenher. Bleibt dir aber gar nichts anderes übrig, Tanja. Das ist der einzige Weg. Du hast nur diesen steinigen Weg, hast du, das nochmal auszuprobieren. Sonst gehst du unter. Kennst du vielleicht Kliniken, wo gut sind, wo eventuell, also ich habe einen Hund, ich kann mich von meinem Hund natürlich nicht trennen. Werden wir gleich mal im Hintergrund ein bisschen gucken. Ich würde dich gerne noch was fragen zu deinem Vater. Der hat dich ja nun sehr, sehr übel zugerichtet und schlimme Dinge mit dir gemacht. Es gab aber keinen sexuellen Missbrauch. Bei mir nicht, nein. Bei meiner Schwester damals schon. Von diesem Stiefvater? Ja. Aber bei dir nicht? Nee, bei mir nicht. Hast du denn überhaupt in deinem Leben schon mal Sexualität erfahren? Ja. Wie? Ich bin mit knapp 13 schon anschaffen gegangen. Ach, das hast du auch gemacht. Ja, ich bin entjungfert worden von meinem Bruder. Und mit 13 anschaffen gegangen? Wo bist du anschaffen gegangen? Das war in Bayern. Ja, ich will gar nicht den genauen Ort nennen. Ja. Also auf der Straße oder? Nee, privat. Also ich habe Vermittler gehabt, die dann die Leute praktisch zu mir in die Wohnung geschickt haben. Aber da warst du 13, da warst du doch noch bei deinen Eltern. Ach so, das noch nicht. Da war ich bei demjenigen zu Hause, also bei meinem Vermittler. Da warst du schon älter? Nee, da war ich 13. Und erst wo ich älter, dann, ich habe das ja 10 Jahre lang gemacht. Du hast es 10 Jahre lang gemacht? Ja, von 13 bis 23. Und wie, hast du dich da wieder rausgelöst? Ich weiß nicht, das kam von einem Tag auf anderen, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich sämtliche Kontakte praktisch weggeschmissen und gesagt, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Das finde ich jetzt interessant, dass du mir das noch erzählst. Einmal macht es mir zudem klar, was für eine schwierige Vergangenheit du hast. Mhm. Auf dem andererseits, Tanja, macht es mir aber auch klar, dass du einen Willen hast. Mhm. Wenn man mit 13 Jahren da so reinrutscht, ist man eigentlich hoffnungslos verloren. Ja. Dass man dann immer nach ein paar Jahren sagt, ich will nicht mehr und ich gehe, und das dann auch schafft, da wegzugehen, ist eine tolle Leistung, muss ich dir sagen. Mhm. Der einzige Nachteil ist, hätte ich gewusst, dass es mich so psychisch angreift, ist auch was sich dann natürlich auf meine spätere Sexualität ausgewirkt hat. Mhm. Hätte ich es natürlich nicht gemacht irgendwie. Also das Problem ist, ich bin das erste Mal mehr oder weniger dazu gedrängt worden. Als du ganz jung warst. Mhm. Ja. Also ich merke, dass da eine ganze Menge gemacht werden muss. Und am besten in einer Klinik. Du hast es ja gerade auch angesprochen. Ja, ich möchte eigentlich schon Therapie machen, aber du ich habe halt Angst davor und ich brauche. Du hast überhaupt nichts zu verlieren, Tanja. Mhm. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Was hast du, wovor hast du Angst? Du kannst nur gewinnen. Wenn du so weitermachst, verlierst du. Ja, genau, das ist es. So ist es. Das ist die Einstellung. Ja. Die musst du dir immer wieder in den Kopf rein hämmern. Das ist es. Ich habe nichts zu verlieren. Wenn es Rückschläge gibt, wenn es Komplikationen gibt, musst du durch. Hm. Schaffst du auch. Und es wird eine Zeit kommen, wo du sagst, gut, dass ich das damals, dass ich wirklich mit zusammengebissenen Zähnen das gemacht habe und das durchgezogen habe. Mhm. Jetzt möchte ich gerne, dass du auflegst und du wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Und dann soll sie dir mal genau sagen, in deinem Fall, für deine Bedürfnisse, was die beste Klinik ist und wohin du dich wenden könntest. Auch mit dem Hund und was es da so alles an Spezialaspekten noch gibt. Mhm, okay. Aber du musst es machen, Tanja. Ja, okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Und du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, danke dir. Tschüss. Einen schönen Abend, ciao. Dankeschön, dir auch, tschüss. Das war Tanja, 0800 220 50 50 und hier ist Sarah und Sarah ist 27. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin seit knapp 5 Jahren verheiratet und... 5 Jahre? Kannst du irgendwie den Hörer anders halten? Das klingt sehr schlecht und sehr fern. Okay, so vielleicht besser? Schon besser, ja. Ja. So, und habe 2 Kinder. Mhm. Nur so richtig bin ich nicht mehr mit meinem Mann zusammen. Oder schon länger nicht mehr. Was heißt das? Das heißt, dass wir nicht zusammen wohnen. Mhm. Und ja, dass ich eigentlich schon so alleinerziehend bin. Dass du was? Alleinerziehend bist. Mhm. Genau. Warum ist das so? Weil ihr euch nicht mehr verstanden habt? Ja, wir verstehen uns überhaupt nicht. Schon am Anfang nicht. Ach so. Kümmert er sich dann um die Kinder ein bisschen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Erzähl mal weiter. Ja, also die Kinder, die sind eigentlich verrückt nach ihm. Nur er kann sich nicht nach denen einrichten. Mhm. Er kann irgendwie nicht Vater sein. Er kann nicht Vater sein. Genau. Das heißt, warum kann er nicht Vater sein? Ja, also bei mir ist es so, wenn ich morgens aufstehe, dann programmiere ich meinen Tag ich richte meinen Tag nach meinen Kindern ein. Aber bei ihm ist es halt nicht so. Also er kümmert sich nicht so richtig um die Kinder. Nein. Einfach sagen. Die Kinder mögen ihn schon sehr, aber er... Die lieben ihn, die sind verrückt nach ihm. Ja. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich nicht trennen kann. Also richtig trennen kannst von ihm. Genau. Was ist konkret der Grund deines Anrufes, Sarah? Ja, also er ist halt sehr eifersüchtig, aggressiv. Er ist aggressiv? Genau. Und was macht er? Also er droht mir, wenn ich, er nimmt es auch gar nicht ernst, wenn ich sage, ja, es ist vorbei oder ich will mich jetzt trennen. Das nimmt er gar nicht ernst. Er droht dir, sagst du. Was droht er denn? Ja, also er meint dann immer, so einfach ist es nicht. Ich habe 5 Jahre meines Lebens mit dir geopfert. Ich weiß nicht, was er von mir erwartet hat. Aber mit was droht er denn? Was sagt er denn? Was passiert, wenn du den endgültigen Schritt machst? Ja, das wird dann ein schlimmes Ende haben. Was meint er damit? Ja, also meine größte Angst ist halt irgendwie mein Gesicht, dass wenn mein Gesicht irgendwas macht. Das ist meine größte Angst. Aber so vorm Sterben habe ich jetzt keine Angst. Ach, du hast Angst, dass er dein Gesicht entstellt? Als aus Rache, wenn du ihn verlässt. Genau. Wie ist denn das überhaupt, wenn du sagst, er ist aggressiv? Gab es auch schon Gewalt? Hat er dich schon mal geschlagen? Er hat dich schon mal geschlagen. Ja. Wie hat er dich geschlagen? Er hat mir auch schon mal ein Messer gedroht und darüber damals die Polizei gerufen. Aber irgendwie, auch wenn wir uns wieder versöhnen, ich lasse dann immer nach. Es kam jetzt eigentlich noch nie so eine richtige Entschuldigung von ihm, aber irgendwie denke ich dann immer, ach egal, vielleicht bin ich ja auch mit Schuld oder sowas. Hat er dich oft schon geschlagen? Ja, ich denke nicht. Das sind jetzt 4-5 Mal gewesen in den 5 Jahren. Ich hatte gerade gefragt, wie er dich schlägt. Wohin hat er dich geschlagen? Einmal, da hat er mich aus Eifersucht, da ich sogar im 8. Monat schwanger, so richtig geschlagen und also auf meinem Kopf, dass mein Schädel so richtig geschwollen war. Da warst du im 8. Monat schwanger? Von einem deiner beiden Kinder jetzt? Also mit einem deiner beiden Kinder? Und da hat er dich so auf den Kopf geschlagen, dass alles geschwollen war? Ja, er wollte mich nicht woanders schlagen, weil es halt, wenn er schwanger gewesen ist, also, er war vorsichtig. Da musst du doch mittlerweile gemischtes Gefühl haben zwischen Angst und Hass auf diesen Mann, oder? Korrekt. Da ist kein Gefühl mehr, kein positives Gefühl. Überhaupt nicht, nein. Am liebsten... Ich würde mich lieber heute als morgen trennen. Wir sind ja gar nicht... Für mich ist es... Ich weiß nicht, ich will einfach, dass er mich loslässt. Ich will einfach, dass er... Wir können auch gute Freunde bleiben und alles, aber... Mich wundert ja überhaupt, dass er sich auf den Schritt hat eingelassen, dass ihr getrennt lebt. Ja, er hat ja keinen Schlüssel für die Wohnung und mittlerweile will er das gar nicht wahrhaben, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Er sagt dann immer, ich bin freiwillig gegangen. Aber mir ist es egal, was er sagt, wie er das sieht. Hauptsache, er ist weg. Bei mir. Genau, ja. Aber er ruft mich schon 20 Mal am Tag an oder so. Und er ist zudem bei allem auch dann noch eifersüchtig auf dich und kontrolliert dich. Ja. Ja. Das heißt, er ist komplett eifersüchtig. Er erfindet jeden Tag neue Geschichten. Hat er denn eine andere Frau, weißt du das? Also, wenn er eine hätte, dann würde ich ihm das gar nicht übel nehmen. Das wäre dir sogar ganz recht, dann wäre er abgelenkt. Nee, er müsste sich von mir offiziell trennen und mir meine Freiheit geben und dann, weil ich, was er sich zurechtnimmt, das will ich ja auch. Verstehe. Also da muss dringend was geschehen, so kannst du ja nicht weiterleben. Du bist eine junge Frau von 27 Jahren und das ist ja die Hölle, was du da mitmachst. Und ich denke auch immer so, kann mein Leben nicht enden. Ja, genau. Und die Angst, dass er dein Gesicht zerstört, ist natürlich beträchtlich. wir wollen auch nicht, dass die Kinder das mitkriegen. Ja, ja, das ist, streiten. Ja, ich weiß. Schwierige Lage. Meine Sendung geht gleich vorbei, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Wir werden dich gleich, ich bitte dich aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal anrufen und in Ruhe beraten, was wir tun könnten für dich, ja? Okay. Liebe Sarah, bis gleich würde ich sagen. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Tobias Fritz und Moritz Güldenring. Nächste Woche sind wir wieder da. Am Montag wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.